Wir verkünden frohe Botschaft, wir verkünden frohe Botschaft, wir verkünden frohe Botschaft aus dem Land der Schuhada. Wir verkünden frohe Botschaft, wir verkünden frohe Botschaft, wir verkünden frohe Botschaft aus dem Land der Schuhada, aus dem Land der Schuhada. Allah gepriesen und erhaben, er versprach seinen Dienern, ihr werdet sie besiegen. In kuntum mu'minin, in kuntum mu'minin. Allah gepriesen und erhaben, er versprach seinen Dienern, ihr werdet sie besiegen. In kuntum mu'minin, in kuntum mu'minin. Wir verkünden frohe Botschaft, wir verkünden frohe Botschaft, wir verkünden frohe Botschaft aus dem Land der Schuhada, aus dem Land der Schuhada. Drum halten wir uns wieder an das Buche, was uns leitet, und das Schwert, was uns zum Siege führt. Also hayya alal jihad, hayya alal jihad. Drum halten wir uns wieder an das Buche, was uns leitet, und das Schwert, was uns zum Siege führt. Also hayya alal jihad, hayya alal jihad. Der Jihad ist Fardu Ayn, nicht nur im Land der Taliban. Drum such doch die Shahada und nutze deine Chance für den Fawzul Azim, für den Fawzul Azim. Der Jihad ist Fardu Ayn, nicht nur im Land der Taliban. Drum such doch die Shahada und nutze deine Chance für den Fawzul Azim, für den Fawzul Azim. Wir verkünden frohe Botschaft, wir verkünden frohe Botschaft, wir verkünden frohe Botschaft aus dem Land der Schuhada, aus dem Land der Schuhada. Wir verkünden frohe Botschaft, wir verkünden frohe Botschaft, wir verkünden frohe Botschaft aus dem Land der Schuhada, aus dem Land der Schuhada. Es war am 11. September, 19 tugendhafte Männer, nahsabuhum kadalik, sie zerstörten die Kuffar, sie zerstörten die Kuffar. Es war am 11. September, 19 tugendhafte Männer, nahsabuhum kadalik, sie zerstörten die Kuffar, sie zerstörten die Kuffar. Ja Azizu, ja Qawi, akzeptiere Az-Zarqawi und alle unsere Löwen aus Bilad الرافدين اس بلاد الرافدين يا عزيز يا قوي اكسبتيغ الزرقاوي und alle unsere Löwen aus Bilad al-Rafidain, aus Bilad al-Rafidain. Wir verkünden frohe Botschaft, wir verkünden frohe Botschaft, wir verkünden frohe Botschaft aus dem Land der Schuhada, aus dem Land der Schuhada. Drum kommt in unsere Reihen und erntet die Shahada, Vergebung und Zufriedenheit und Jannat al-Firdaus, und Jannat al-Firdaus. Drum kommt in unsere Reihen und erntet die Shahada, Vergebung und Zufriedenheit und Jannat al-Firdaus, und Jannat al-Firdaus.